Movie. Amen. Wegen der Zeit, der wir uns jetzt befinden, brauchen wir einfach das Evangelium und die Wahrheit, um weiterzugehen. Satan is throwing arrows everywhere. Der Teufel schmeißt mit Bogen. Amen. Mit Pfeilen. He's trying to do his will in our life. Er versucht seinen Willen in unserem Leben zu erfüllen. But we will continue to remind him that he's a loser. Aber wir werden ihn weiterhin daran erinnern, dass er ein Verlierer ist. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Lord wants us to fast our unbelief. Der Herr will, dass wir unseren Unglauben fasten. He wants us to fast our doubt. Dass wir unsere Zweifel fasten. He wants us to fast our fear. Unsere Ängste fasten. Like that man said, I believe, help my unbelief. So wie dieser Mann gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Amen. We are to fast then. Wir müssen es fasten. Because you know, they are what fight our faith. Denn sie sind das, was unseren Glauben bekämpfen. They keep on fighting our faith. Sie bekämpfen unseren Glauben weiterhin. You cannot be in fear and be in faith at the same time. Du kannst nicht in der Angst und im Glauben gleichzeitig sein. You cannot be doubting the word of God. Du kannst nicht Gottes Wort anzweifeln and be in faith at the same time. Und gleichzeitig glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You choose the part you belong to. Du musst entscheiden, wohin du gehörst. Amen. Amen. You choose the part you will accept and you know just keep on. Welchen Teil believing. Du akzeptierst und welchen Teil du glaubst. Amen. Amen. Allow your relationship with Christ to be your fasting and your prayer. Lass zu, dass deine Beziehung mit Jesus Christus dein Fasten und dein Gebet ist. Amen. Amen. You know, people want to say they pray 3 hours a day. Leute wollen sagen, dass sie 3 Stunden am Tag beten. Or we pray 1 hour a day. Oder 1 Stunde am Tag. Or you know, we pray just some minutes a day. Oder ein paar Minuten. But our relationship with Christ is forever. Aber unsere Beziehung mit Christus ist für immer. And that is what we are able to see. Und das sollten wir sehen als Gebet. Amen. Amen. Anytime we are in His presence, we are always in His presence 24/7. And anytime, you know, all the time. Und ständig. We are praying. Beten wir. And we are fasting. Und fasten wir. Amen. Amen. The natural man cannot be in the presence of the Lord. Der natürliche Mensch kann nicht in der Gegenwart des Herrn sein. You have to leave this world before you can be there. Du musst diese Welt verlassen, bevor du da sein kannst. Amen. Amen. You have to reject this world. Du musst diese Welt verweigern. Before you can be in His world, in His kingdom. Bevor du in seinem Königreich bist. Learn to always remember where you lerne, dich immer daran zu erinnern, woher du kommst. Praise the Lord. Halleluja. Learn to always remember where you are coming from. Woher du kommst. Amen. Amen. Remember where you are coming from. Erinnere dich daran, woher du kommst. Remember the Christ in you. Erinnere dich an Christus in dir. Remember who you are. Erinnere dich an, wer du bist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Remember that you are from heaven and not from the earth. Und nicht von der Erde. Amen. Amen. You are from heaven and not from the earth. Und nicht von der Erde. Amen. Amen. It is in heaven that things work for us. Im Himmel funktionieren die Dinge für uns. And that is where we belong. Und dahin gehören wir. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know the Bible in Matthew. Let us go to Matthew, the book of Matthew. Matthäus. Amen. Matthew 6. Matthäus 6. Learn to live in heaven. Lernt im Himmel zu leben. And learn to continue to live there. Und lernt weiterhin dazu leben. Amen. Amen. Heaven is our home. Der Himmel ist unser Zuhause. And heaven is not when you die. Und nicht erst, wenn wir sterben. It is not until you die that you live in heaven. Nicht, wenn wir sterben, sind wir erst im Himmel. Amen. Amen. Christ's world is a heavenly world. Die Welt von Christus ist eine himmlische Welt. Amen. Amen. You have to fast your unbelief, doubt and fear before you can believe that. Wir müssen unseren Unglauben fasten, bevor wir das glauben können. That if you are saved, wenn wir errettet sind, if you are a son of God, wenn du ein Sohn Gottes bist, you are already in heaven. Dass du schon im Himmel bist. Amen. Amen. The Bible said things are reserved for you there. Du sagst, die Dinge sind dort für uns reserviert. The joy that is there belong to you. Die Freude, die dort ist, gehört uns. Amen. Amen. The peace, the heaven have its own peace. Denn der Himmel hat seinen eigenen Frieden. That Jesus gave us. Den Jesus uns gegeben hat. Amen. Amen. Until you are there, you cannot have that peace. Erst wenn wir da sind, können wir diesen Frieden haben. Somebody getting it. Mm-hmm. Amen. Amen. You have to learn how to live there. Du musst lernen, wie man dort lebt. Live to live in heavenly world. In dieser himmlischen Welt zu leben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. You know, because we walk by sight. Aber weil wir per Sicht gehen. We never believe we are already in heaven. Glauben wir nicht, dass wir schon im Himmel sind. Because we see that pain. Weil wir den Schmerz noch we sehen. We see our account that there is no money. Sehen, dass da kein we Geld see ist. See those problems just everywhere. Die überall sind. Learn to live by faith. Lernt im Glauben zu leben. That's how to live in heaven. So leben wir im Himmel. Amen. Amen. Amen. In Matthew 6. Matthäus 6. Jesus said, we are to live there. Sagt Jesus, wir sollen da leben. Live in His world. In seiner Welt leben. Until you live there, you cannot experience Him. Erst wenn wir dort leben, können wir ihn erfahren. Amen. Amen. Until you live there. Erst wenn wir dort leben. If you are here, you cannot experience Christ. Wenn wir noch hier sind, können wir Christus erfahren. You have to get erfahren. Out of here to be hier able raus to aus dieser Welt, Christ. Damit wir Christus erfahren können. Somebody getting it. Amen. Amen. In Matthew 6 from verse 25. Matthäus 6 von 25. Amen. Amen. He said, therefore I say unto you, take no thought for your life. Take no thought for any journey. Sorgt euch nicht um euer Leben, über irgendeine Reise, die ihr machen werdet. Amen. Amen. You know, when God told Abraham, als Gott zu Abraham gesagt to leave this country, hat, sein Land zu verlassen, his father's country, das Land seines Vaters, and go to where the Lord said he was going to show him, und dorthin zu gehen, wo der Herr es ihm gezeigt Abraham hat, did not take any thought, hat Abraham sich keine Gedanken gemacht, what to do there, was er dort tun soll. Is somebody getting it? Amen. Amen. He said, take no thought. If you go to Genesis 12, let us see what is there. Amen. Put yeah. something here. We are coming back to Matthew 6. Genesis 12. Now, from verse 1, eins. He said, now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country. You know, if you are born again, if you are going to be born again right now, you don't even know where you are going to. Wenn du jetzt wiedergeboren wirst, weißt du gar nicht, wo du gehst. Amen. Amen. But you know, it is a journey. Aber es ist eine Reise. Amen. Amen. The Bible calls it race. Die Bibel nennt es ein Rennen. Amen. Amen. It is a journey. Es ist eine Reise. It's a get. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of your country, and from the kindred, and from your father's house, unto a land that I will show thee. Amen. Amen. Here Abraham did not have any thought. Hier hatte Abraham keine Sorgen. Amen. Amen. Any fear of what where he was going to. Wohin er gehen wird. Any fear of what is going to happen. Was passieren wird dort. Any fear of not having money. Oder Geld davor keine Sorgen. Any fear of, you know, there are a lot of things that we are going to be afraid of. If the Lord tell us to do things. Vor denen wir Angst haben werden, wenn der Herr uns sagt, dass wir Sachen machen sollen. Especially if we are comfortable with where we are. Besonders wenn wir zufrieden sind mit dem Punkt, an dem wir jetzt sind. If everything is working, wenn alles for us, where we are, wo wir where sind, we are right now. Wo wir and sind. The Lord is telling telling us to live there. Und der Herr uns sagt, wir sollen gehen. And go to where he's going to show you. Und uns, wohin er möchte. Amen. You know, you will not even believe it's the Lord speaking. Du wirst nicht glauben, dass der Herr es dir spricht. Amen. Amen. Here he told Abraham, he said, you leave that house, your father's house. Gesagt, verlasse das Haus. Unto a land that I will show thee. Zu einem Land, was ich dir zeige. Praise the Lord. Hallelujah. Back to Matthew 6. Matthew 6. He said, therefore, verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. You know, he's talking to us today. Er spricht heute zu uns. This very place is talking to us today. Matthäus 6, 25 spricht zu uns. It's everyday's life. Jeden Tag. This very place, amen. Ist dieser Vers. The thought of what to do. Präsent. How things are going to work. Wie die Dinge funktionieren sollen. You know, we are so bothered. Wir machen uns so viele Gedanken. Our head is so heavy. Unser Kopf ist so schwer. You know, we think and think and think and then sometimes we cannot even sleep. Und denken und können nicht mehr schlafen. You know, Satan through thinking all these thoughts, you keep on stealing our rest. Der Teufel stiehlt durch diese ganzen Gedanken unsere Ruhe. We are, it is so difficult for us to rest. Es ist schwierig, sich auszuruhen. Somebody getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And here Jesus is saying, take no thought. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Amen. Amen. For your life. For your life. You see, that life is no longer the old life. Das Leben ist nicht mehr das alte Leben. It is now a new life. Es ist ein neues Leben. A new life, a special life. Ein besonderes Leben. A divine life. Ein göttliches Leben. Amen. A divine life. Ein göttliches Leben. A life that belongs to Christ. Ein Leben, was Christus gehört. That life is no longer the old life. Das Leben ist nicht mehr mein The old life has been full of worry. Das alte Leben war voll von Sorgen. The old life was full of, you know, trouble. A lot of, you know, the system of this world. System dieses, von dieser Amen. Welt. Amen. That the old life was full of self. Ist voll vom Selbst. That this new life is full was of Christ. Ist voll von Christus. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The old life, you have been the ones taking care of the old life. Im alten Leben warst du am Steuer. The new life does not belong to you. Gehört dir nicht mehr. It does not, you know, it is not for you to take care of. Nicht du musst darauf aufpassen. Because no one can take care of the new life. Niemand kann auf das Except neue Leben aufpassen, Christ, außer because Christus. That life belongs to him. Und das Leben gehört ihm. He is the one to take care of it. Er muss darauf aufpassen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Take no thought for your life. What you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment? Praise the Lord. Hallelujah. It says, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap. They don't go to any job. Sie gehen zu keiner Arbeit. Amen. Amen. I save, I save, I save. Und sparen und sparen. You know, sparen. We depend on our savings. Wir verlassen uns auf unsere Ersparnisse. Amen. Amen. Today, you know, if you not management, you know, people believe that management is savings. Leute glauben, dass das Management das Sparen ist. How to manage your money. Wie wir unser Geld organisieren. How to save it. Wie wir uns sparen. Amen. How to keep on saving. Wie weiterhin sparen. How to keep on increasing the money. Wie wir das Geld vermehren können. Our management is focused on Christ. Aber unser Management heißt sich auf Christus fokussieren. Amen. You know, Christ is to manage everything. Christus sollte alles managen. The old life, the old management is following, goes away with the old life. Geht weg mit dem alten Leben. Amen. There is the new management. Es gibt ein neues Management. Amen. Amen. Where you trust Christ. Wo du Christus vertraust. Where you see him alone. Wo du ihn siehst allein. No matter, you know. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, we always want to add both together. We want beides vermischen. We want to add the two together. Wir wollen das alte und das neue vermischen. The old and the new. Amen. That can never work. Aber es kann nicht funktionieren. You see, the old and the new together can never work. Das Alte und das Neue kann nicht funktionieren. It is Christ alone. Es ist Christus alleine. Amen. We want to add the new system and the old system together. Wir wollen das alte System und das neue System verbinden. Or the natural system, the worldly system and Christ's system together. Das Weltsystem und das System von Christus. Oh, yes, we are born again. Ja, wir sind wiedergeboren. Yes, we are God's children. Ja, wir sind Kinder Gottes. We have to do this. You know, according to the world system, how they manage, how they do, we have to follow it. Wir müssen es so nachgehen. Amen. Amen. Jesus said, you cannot serve God and mammon. Jesus sagt, wir können nicht Gott dienen und Mammon. Where your savings is, your heart will be there. Denn dort, wo deine Ersparnisse sind, so wird auch dein Herz sein. Where your saving is, your heart will surely be there. Dort, wo dein Herz ist, werden auch and deine Ersparnisse sein. Touch your savings, touch your heart. Und wer dein Ersparnisse angreift, greift dein life. Herz an, greift dein Leben an. Amen. Amen. You value your saving more than everything. Du schätzt deine Ersparnisse mehr als alles andere. Allow Christ to be your savior. Lass zu, dass Christus deine Ersparnisse sein. Somebody's getting it. Amen. Allow Christ to be your savior. Lass zu, dass Christus deine Ersparnisse sein. You know, he told that man, he said, go and sell everything and give to the poor. Das hat der Mann gesagt, geh und verkaufe alles und gib es he den Armen. He did not say go and save them. Hat nicht gesagt, geh und spare. He said go and give to the poor. Dann gib es den Armen. So that you will have, what do you call it? Treasures. We have treasure in heaven. Damit du Schätze im Himmel so that you have savings in heaven. Damit du Ersparnisse im Himmel hast. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. We don't like that. We want to see our savings here. Aber wir wollen unsere Ersparnisse hier sehen. You know, where thieves can steal. Was der Dieb aber stehlen kann. Somebody getting it? Where things can happen to Dinge passieren you know, können. A lot of things happen to it. Viele Sachen können damit passieren. Praise the Lord. Halleluja. Look at verse 19 of Matthew 6. Matthäus 6, 19. He said, lay not up for yourself treasure on earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. He said, but lay up for yourself treasure in heaven. The question is, where is your treasure? Die Frage ist, wo ist dein Schatz? Your treasure is in heaven. Allow your heart to be in heaven. Dann lass zu, dass dein Herz auch im Himmel ist. Amen. Amen. Allow your heart to be Christ alone. Christus alleine. Where neither mud nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through, nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. He's talking about your savings. Es geht deine Ersparnisse. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. How many of us, so I don't know how many people can believe this? Viele können das glauben. You know how many people, you know, we have to run to something when there is problem. Wir müssen irgendwo hinrennen, ins Problem. And we want to see what can save us. Wir schauen auf das, was uns retten. Allow Christ to be your savior. Lass zu, dass Christus dein Retter ist. Somebody get in it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you can save yourself, you don't need Christ. Wenn du dich selbst retten kannst, brauchst du Christus. If your friend can save you, don't need Christ. Dann brauchst du Christus. Allow Christ alone to be your savior. Lass zu, dass Christus allein dein Retter ist. Father, until you come through, it's over. Wenn du kommst, dann ist es sonst ist vorbei. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 26. Of Matthew 6. 26. He said, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? We believe the birds are better than us. Wir glauben, dass die Vögel besser sind als wir. But Jesus is saying here that you are better than them. Du bist besser als sie. He said you are greater than them. Du bist größer als sie. If God can take care of them, wenn Gott auf sie aufpassen kann, how much more wie viel can mehr he take care of you? Kann er auf dich aufpassen? Is somebody getting it? Amen. The little thing can take us off. Aber kleine Sachen können uns we calculate money, you know, money, 100 Euro, 60 Euro, 20 Euro, 60 Euro. You know, it's gone. You go, how am I going to get it? Wie soll ich sie jetzt zurückbekommen? Amen. If you you have it, it's not even still enough. Ist dann noch nicht reichen? Or is it enough? Oder reicht es dann? Amen. Amen. It's not even still enough. Es wird dennoch nicht reichen. Allow Christ to be enough. Dass du als Christus genug ist. Praise the Lord. Halleluja. I rejoice to hear you Just obeying his voice. Ich freue mich, wenn ich höre, dass ihr seiner Stimme gehorcht. Amen. I rejoice to see you believing him. Dass ihr ihm glaubt. Amen. Amen. Verse 27. He said, which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature? 28. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Here is talking to you and me today. Hier, es redet zu dir und zu mir heute. No, we are so worried. Wir machen uns Sorgen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You have to fast that worry. Wir müssen diese Sorgen fasten. Fast it. Amen. Amen. Fast it. Because you cannot be worried and be in faith at the same time. Du kannst nicht im Glauben sein, den Sorgen zugleich sein. Amen. Amen. It will keep on fighting your faith. Wird dein Glauben immer wieder bekämpfen. Amen. Amen. And without faith, no one can please God. Ohne Glauben kann niemand Gott gefallen. Worries does not belong to you. Sorgen gehören dir nicht. Amen. Amen. If worry comes, remind yourself. Wenn Sorgen kommen, erinnere dich. Of your true identity. An deine wahre Identität. Of Amen. Who you are. Wer du bist. That you know how who you are. Wer du bist. And who your father is. Wer dein Vater ist. Remind yourself of that little child. An dieses kleine Kind. Before the parents. Bei seinen Eltern. Amen. Amen. Remind yourself of Jezreel. Amen. Oder erinnere dich an Jezreel. Is somebody getting it? Amen. Of how he will be worried about anything. Ob er sich Sorgen machen würde über irgendwas. Amen. What to eat, what to drink, what to wear, winter is coming, summer is coming. This is, no, it never bother. Er macht sich keine Sorgen darum. That's what Jesus wants for us. Das ist, was Jesus für uns möchte. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Verse 31. 31. He said, therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewith shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father, do you see it? Mm-hmm. He said, your Father, your Father, like that little child, the parents, they know what that child need. Did you just want this kind somebody of getting it? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Then you seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Again, learn to always remember where you are from. Lernt euch immer daran zu erinnern, wo ihr kommt. That you are not from here. Dass ihr nicht von hier seid. But from heaven. Sondern vom Himmel. God's children are not from here. Die Kinder Gottes sind nicht von hier. We are from heaven. Und vom Himmel. Jesus said, "I am not from here." Jesus sagt, ich bin nicht von I hier. I am from heaven. Und vom Himmel. If you are born into Christ's world, wenn du in die Welt von Christus geboren bist, bist du nicht mehr von hier. You are special. Du bist besonders. You are no longer from here. Wissensspiel von hier. The earlier you know that, the better for you. Umso früher du das erkennst, umso besser für Amen. Dich. Amen. Amen. Satan is here. Der Teufel ist hier. He is not in heaven. Er ist nicht im Himmel. Amen. Amen. He was driven from heaven. Er wurde vom Himmel verbannt. Amen. Amen. And the Lord said, things are reserved for you in heaven. Und die Bibel sagt, die Dinge sind im Himmel Peter. Für dich reserviert. Amen. Amen. Things are reserved for you in Christ's world. Dinge sind in der Welt von Christus für uns God reserviert. Children, we are already in heaven. Die Kinder Gottes sind schon im If Himmel. You are a child of God. Wenn du ein Kind Gottes bist. Amen. Amen. Amen. You know, I will quickly go through it. Amen. Amen. It is only in heaven that things work for us. Im Himmel funktionieren die Dinge. And that's why the Lord wants us to learn how to live there. In heaven there is no worry. In heaven there is no sickness and disease. In worry in heaven there is no fear. Keine Angst. Doubt, unbelief. Zweifel oder Unglauben. Amen. Amen. We were in Matthew 6. Yeah, he said we have to take no thought of what to eat, what to drink. Über das, was wir essen werden, was trinken werden. In heaven, there is no thought of what to eat, what to drink. Man sorgt man sich nicht darum, was man isst. Everything they are prepared for you. Alles ist vorbereitet. In heaven is where you rest. Im Himmel ruhen wir uns aus. Amen. Amen. Here on earth, there is no rest. Aber hier auf Erden gibt's keine Ruhe. Even you are sleeping, you are still worried. Wir immer noch is somebody getting it? There is no rest here on earth. Hier auf Erden gibt's keine Ruhe. Amen. Amen. Your real rest is not even when you are sleeping. Unsere wahre Ruhe ist nicht, wenn wir schlafen. The true rest is believing Christ. Ist an Christus zu glauben. Believing that he paid the price. Glauben, dass er den Preis bezahlt hat. Believing that he worked for you. Dass er für dich gearbeitet hat. And that's why he said, come unto me, all you that labor. Deswegen sagt er, kommt her zu mir. I will give you rest. Die ihr alle mühselig beladen seid. He wants you to rest. Er möchte, dass wir uns ausruhen. Amen. Amen. You know, this time, the period we are now is the Zeit period of rest. Sind, ist die Zeit der Ruhe. It's no longer the period of work. Nicht mehr die Zeit der Arbeit. The old, we are working. Die Alten mussten arbeiten. Amen. Amen. But now, Jesus came to work Jesus for you. Kam, um für uns zu arbeiten. Amen. Amen. He now called you his own child. Er nennt dich jetzt sein eigenes And Kind. And that is why in Matthew 18, let's go to Matthew 18. Matthäus 18. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 18. You know, to be great in this world. Groß auf dieser Welt zu sein. It's not the same as to be great in heaven. Ist nicht gleich groß im Himmel zu sein. If I'm talking about heaven, I'm talking about Christ's kingdom. Wenn ich Himmel sage, meine ich das Königreich Gottes. Christ's kingdom is das our Königreich heavenly Christus place. Ist unser himmlischer Ort. You know, the religion believes that until you die, you are not in heaven. Erst wenn wir sterben, sind wir im Himmel. The Christ kingdom says, das Königreich von Christus sagt, you are already in heaven. Du bist schon im Himmel, ob du Christus hast. Praise the Lord. Hallelujah. Religion taught us that Religion, until you, if you want to go to heaven, wenn du zum Himmel gehen willst, musst du erst mal sterben. That's religion. Das ist Religion. But Christ says, sagt, once you are born again, sind, you are no longer in this world. Sind wir nicht mehr auf dieser Welt. You are of another world. Wir gehören zu einer anderen Welt. Amen. Amen. You are of Christ's kingdom. Wir gehören zum Königreich von which Christus. Is heaven. Das ist der Himmel. Amen. Amen. Things can either be of heaven or of earth. Dinge sind entweder vom Himmel oder von der Erde. Amen. Amen. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. In Matthew 18. Matthäus 18. From verse 1. 1. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Who is the greatest in the kingdom of heaven? Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? You know, if you ask people today who is the greatest in this world, fragst, wer ist der Größte auf dieser Welt? Amen. They will not call a little child. Wenn sie nicht ein kleines Kind Amen. Nennen, was der Größte ist. And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as a little children, you shall not enter into the kingdom of heaven until you start thinking like them, es like the little children. So you are not in heaven. Bist du nicht im Himmel? You know, little children, they are never worried. Kleine Kinder machen sich keine Sorgen. You know, they are always for them everything. They are so free. Sie sind frei. Or for them it's just to play. Sie spielen einfach nur. The Lord wants you to play. Der Herr möchte, dass du spielst. He loves to see you play. Er liebt es, dich spielen zu sehen. I don't know if you are getting it. Amen. Amen. He's the one to work for you. Er ist derjenige, der für dich arbeiten soll. Remember the work. The work is worry. Dieses Arbeiten sind nämlich diese Sorgen, die how wir machen. You walk, wir arbeiten. How you walk in the kingdom is when you are worried. Wenn wir uns Sorgen machen, dann arbeiten wir. You are the one walking. Dann bist du die Person, die arbeitet. He wants you to rest. Er möchte, dass wir uns ausruhen. He said, don't change. You are now like a little child. Als wenn du wie ein kleines Kind bist. You know, just imagine how little children how they are. Stell dir vor, wie kleine Kinder sind. You see, remember how, just look at them how they are, how they live. Wie sie leben. Amen. Amen. They don't have the fear of any virus. Sie haben keine Angst vor einem Virus. Is somebody getting it? They don't have the fear of the job is, you know, the job is so difficult. Sie haben keine Angst vor einer Arbeit. They don't have the fear of, you know, what to eat, what to drink. Was sie essen und was sie trinken sollen. Amen. Amen. They don't have the fear of, keine Angst. You know, there's no money in the bank. Es gibt kein Geld mehr auf dem Konto. Is somebody getting it? Mm. Little children, kleine Jesus Kinder. Says something to us. Jesus sagt, you know, their mind Gedanken is so different. Sind so anders. Amen. Mm. You know, the adult, their mind, they are full of body. Sie sind voll von Sorgen. Amen. Amen. Full of body. Voll von Sorgen. He said, come unto me, all you that labor. Kommt her zu mir, all die mühselig beladen seid. Amen. Amen. All you with that to give me that job to do. Gib mir diese Aufgabe. The job, no natural man can do the job. Weil kein natürlicher Mensch kann diese Aufgabe vollbringen. Stress will kill you. Denn der Stress wird dich töten. Is somebody getting it? Mm. Allow Jesus to do it. Lass zu, dass Jesus es tut. In verse 4, it says, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. You know, little children, they never question their parents. Kleine Kinder stellen ihre Eltern nicht in Frage. Amen. Mm-hmm. You know, our baby here, never, you know, you just take him to anywhere, to Kafashan or to Japan. Nimm, just follow me. Es geht überall mit. Er stellt keine Fragen. Anywhere at all, no question. He said until you are like that. Dass wir so sind. Amen. Amen. You know, Abraham was like that. Abraham war so. The Lord, you know, God said, leave your father's house. Gott hat gesagt, lass das Haus seines Vaters. He did not question. Ich zeige dir den Weg. Er hat Gott nicht in Frage gestellt. Today we will question. Heute werden wir ihn in Frage stellen. Why should I be there? Wieso sollte ich da hingehen? What am I going to do there? Was soll ich da machen? Why do I want to do? Do I know anybody? Kenne ich da irgendjemanden? You know, there are a lot of questions we viele Fragen, die wir stellen. He said, don't you humble yourself as the little child. The same is greater in the kingdom of heaven. Howsoever shall receive one such little child in my name, receive me. Praise the Lord. Hallelujah. How to live the life of Christ. Wie das Leben von Christus führen. The life he gave us. Das Leben, was er uns gegeben hat. Is by being that little child. Nehmen wir dieses kleine Kind sind. That is no longer worried about was sich keine Sorgen macht über nichts. Whatever come, I'm not egal was kommt, ich mache mir keine Sorgen. Amen. Amen. But whosoever shall offend one of these little ones, which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Woe unto the world because of offenses, for it must need be that offenses come, but woe to that man by whom the offense cometh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We have a lot of things that are bothering us. Wir haben viele Sachen, die uns heute beschäftigen. Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11. Amen. Mm. You know, some of us know all this, but when problem comes, we start fearing, we don't even know that. Aber wenn Probleme kommen, ist es so, als ob wir das alles gar nicht mehr wissen. Amen. The tears are saved, they are all gone. Out of us. You know, als ob wir es alles vergessen haben. What we supposed to know. Was wir eigentlich wissen sollten. Proverbs 27 of Matthew 11. Matthäus 11, 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. All things. Alles wurde mir von meinem Vater übergeben. All things. Alles. You have Jesus, you have all things. Wenn wir Jesus haben, haben wir alle Dinge. You have all his property. Wenn wir all seinen Besitz. You know, Jesus did not. You know, when he was here, he said, all things are delivered unto me. Of my father. Als Jesus hier war, hat er gesagt, alles wurde mir von meinem Vater übergeben. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son. And he to whosoever the Son will reveal him. Our world is a revelation world. Unsere Welt ist eine Welt voll von Offenbarungen. See, until it is revelation, erst wenn es Offenbarung ist. Amen. Until the Holy Spirit reveals it to you. Schon der Heilige Geist die Dinge offenbart. That thing, what that very thing is earthly. Ist diese Sache immer noch irdisch? It is what He revealed, what the Lord revealed to us. Das ist das, was der Herr offenbart. Das ist himmlisch. Amen. Amen. He said, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden." I will give you rest. Amen. The period we are now is a period of rest. Ist die Zeit der Ruhe. If you are God's children, if you are a child of God, you are to be rested. Solltest du dich ausruhen. And now you are to know how to rest. Sollten wissen, wie wir uns ausruhen. How to rest is that you are never worried. Dass du dir keine Sorgen machst. There is no fear of anything. So keine Angst hast vor nichts. Is somebody getting it? Amen. Amen. That is the rest He wants us to rest. Ist diese Ruhe, die er für uns hat. And not it is not the what the natural man call rest. Ist nicht das, was der natürliche Mensch Ruhe nennt. I don't know if you are getting it. That you don't go to work, you are just sleeping at home. That's not rest. Schlaf einfach zu Hause. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul, your mind. For my yoke is easy and my body is light. You know that worries. You know those problems. They are so heavy. Diese Probleme sind sehr schwer. They are so heavy. Sie sind schwer. He wants to carry them. Er möchte sie tragen. He wants you to give them to him. Er möchte, dass wir sie über ihm übergeben. Learn to live by faith. Lernt im Glauben and zu leben. Not by sight. Und nicht per Sicht. Living by sight will destroy you. Per Sicht zu leben wird dich zerstören. Will bring depression. Wird Depression bringen. You will be frustrated. Du wirst frustriert sein. Amen. Amen. If you keep on living by sight, wenn du per Sicht lebst, you will compare yourself to others. Wirst du dich mit anderen vergleichen. You will, your focus will be so much on what dein you don't Fokus have. Dein Fokus wird auf dem liegen, was du nicht hast. Amen. Amen. Living by sight will destroy you. Per Sicht zu leben, wird dich zerstören. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Living by this world system is dead. Durch das System dieser Welt zu leben, ist tot. Praise the Lord. Hallelujah. Living by this world system is dead. Durch dieses System der Welt zu leben, ist tot. I don't know how many of you did you read 2 Chronicle 20? Öffne, ich habe 2. Chronik 20 gelesen. Did you read it, please? Das war die Hausaufgabe. 2 Chronicle 20. 2. Chronik 20. You see? Praise the Lord. Hallelujah. You know, that was your homework. Das war eure Hausaufgabe. And you did not read it. Please learn to do your homework. Lernt gut eure Hausaufgaben zu machen. I don't know if you, how you are going to pass without your homework. Weißt du, wie wir bestehen, wenn wir eure Hausaufgaben nicht machen? Praise the Lord. Hallelujah. 2 Chronicle 20. Remember who you are. Erinnert euch daran, wer ihr seid. Remember always where you are coming from. Erinnert euch daran, woher ihr kommt. Remember who your father is. Wer euer Vater ist. Remember that you are no longer of this world. Erinnert euch daran, dass ihr nicht mehr von dieser Welt seid. Though you are here. Wenn ihr hier seid. Amen. Though you are here. But you are not of here. Und wir nicht mehr von hier. Praise the Lord. Halleluja. The second Chronicle 20. Zweite Chronik 20. You know, they were having problems. Sie hatten Probleme. Amen. Amen. And the king remembers something. Und der König hat sich an etwas erinnert. Amen. Amen. Learn to be fast to come to go to Christ. Amen. Lernt schnell zu sein, zu Christus zu kommen. Praise the Lord. Halleluja. If you read it from verse 1, you see they were having problem. Let me quickly read it. Wenn wir von Vers 1 lesen, sehen wir, dass die Leute dort Probleme hatten. It came to pass after that also that the children of Moab, the children of Ammon, and with them other besieged the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Verse 2, then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea of this side Syria. And behold, they be in Hazazel Tamar, which is Egedi. Verse 3, and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. You know, he feared, but that fear did not take him away from the Lord. Er hatte Angst, aber diese Angst hat ihn nicht weg vom Herrn getrieben, sondern hin zu ihm. The fear pushed him to the Lord. Die Angst hat ihn zum Herrn geführt. Is somebody getting it? And he proclaimed a fast throughout all Judah. Amen. Amen. A fast. Remember the old fasting. Erinnert euch das alte Fasten. It's not the same as the new fasting. Ist nicht das neue Fasten. Amen. Amen. The old law. Das alte Gesetz. It's not the same as the new law. Ist nicht wie das neue Gesetz. We no longer belong to the old law. Wir gehören nicht mehr zum alten the Gesetz. The old law was the law of the Father. Waren die Gesetze des Vaters. We now have the law of Christ. Wir haben jetzt die Gesetze von Christus. That belong to us. Die uns gehören. Is somebody getting it? Mm. Amen. We'll quickly go there later. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To understand the world that we are today, Christ's world. Die Welt von Christus zu verstehen. You are to understand the time we are. Müssen wir die Zeit, in der wir jetzt sind, verstehen. Churches today, they don't understand that the old is not the same as the new. Gleich das Neue ist. Jesus said you cannot mix them together. Du kannst beides nicht vermischen. The time of the Father is different from the time of the Son. Ist anders als die Zeit des Sohnes. The time of the Son is different from the period we are now. Ist anders als die Zeit, in der wir jetzt sind. The period of the Son was 33 and a half years. 33 Jahre war. That was when Jesus was here. Amen. And you can see it in Matthew, Mark, Luke and John. Amen. Matthäus, Markus, Lukas. The new started from Acts of Apostles. Das Neue hat bei Apostelgeschichte angefangen. The time we are now started, the beginning of it is Acts of Apostles. Anfang dieser Zeit ist Apostelgeschichte. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And if you do not understand the difference between them, wenn du das nicht verstehst, den Unterschied, You cannot live the life Christ wants you to live. Du wirst das Leben nicht führen können, was Christus will. You will doubt Christ. Du wirst an Christus zweifeln. If he still will see alive. Wenn er noch lebt. If you will doubt the Bible. Du wirst an die Bibel zweifeln. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And here, if you read it, you can see what happened here. Let me leave here for some minutes. Amen. Amen. Here the king remember his word. Der König erinnert sich an sein Wort. He remember how to operate in his word. Er hat sich erinnert, wie er in seinem Wort. Amen. You know, if things come to you, remember how you are going to act. Wenn du how you are going to kommen, react according to Christ's system. Wie du dich verhalten wirst. ob nach, es sich nach dem System von Christus verhält. The how in your kingdom is not the how in the natural world. Das Wie in diesem im Königreich der Welt ist nicht, ist nicht das Wie im Königreich Gottes. Praise the Lord. Halleluja. You know, when problem comes, the natural how is worry. Wenn Probleme kommen, ist das natürliche Wie, das sind Sorgen. You see, you start being worried. Du fängst an, dir Sorgen zu machen. I'm thinking how to solve it. Und denkst darüber nach, wie du es lösen kannst. You see, that is the natural how. Das ist das natürliche Wie. But in Christ's world. In der Welt von Christus. You see, before I talked about that, the Christ world, you know, the how. The natural how we direct you. We're going to direct you. Wird dich kontrollieren. What to do. Was du tun musst. Amen. Amen. If you are in panic, when things come, you know, through that panic, you are going to do something. Wirst du durch diese Panik, aus dieser Panik heraus handeln. You are going to react to things. Du wirst reagieren. And do things. Und Dinge tun. According to your fear. Nach deiner Angst. Amen. Mm-hmm. It will direct you. Es wird dich dirigieren. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, God never give euro. He never give dollar. Er gibt keine Euro oder never dollar. Give neither. What do you use in Congo? Oder Fura. What's Congola? What is that? Dollar also. Okay. Praise the Lord. You know, God, these people, they have, people have their money, different, you know, currency. Amen. You know, God never give you that. In der Welt gibt's verschiedene Währungen, aber He always gives you wisdom. Und er gibt dir Weisheit. Is somebody getting it? He gives you wisdom. Er gibt dir Weisheit. You know, when Solomon was in need of something. Als Solomon etwas gebraucht hat. And if you read it in 2 Chronicle 1. In 2. Chronik 1. Solomon asked for wisdom. Solomon hat um Weisheit gebeten. And God gave him wisdom. Und Gott hat ihm Weisheit gegeben. To do things. Um Dinge zu tun. Amen. Amen. And through wisdom is how he becomes blessed. Amen. Wurde er gesegnet. And we, you know, today we don't ask like Solomon asked. Aber heute bitten wir nicht so, wie König Solomon gebetet hat. The old prayer is different from the new prayer. Das alte Gebet ist anders als das neue Gebet. The old prayer will tell God to do something. Sagen wir Gott, dass er etwas tun soll. The new prayer will do something. Tun wir etwas. I don't know if you are getting it. The old prayer, you know, you tell God. Sagen wir Gott, to fight your enemy. Dass er unsere Feinde bekämpfen soll. You tell God to speak sagen, to the mountain to solve the problem. Das Problem lösen soll. But today, you know, the new prayer, Jesus said, you speak to du the mountain. Zu dem Problem. He did not say, tell God to speak to und the mountain. Ich erzähle Gott davon, dass er das Problem are lösen you getting it? You know, because today, this time is the time, the period of responsibility. Wir haben Verantwortung. Before Christ, vorher, no, they did not have power hat man to keine do Kraft, anything. Um etwas zu tun. Amen. Amen. But since the coming jetzt, of Christ, seit dem Kommen von Christus, we now have the power. Wir haben die Kraft. Jesus said, gesagt, all power has been given alle unto me. Kraft wurde mir gegeben. Jesus, Jesus inside you. Lebt in dir. And which means you have all power. Du hast alle Kraft. Amen. Amen. And he now says, you speak du to musst things, sprechen. And things will obey you. Dinge werden dir gehorchen. You, if you keep on speaking to God, God wenn du ständig zu do Gott nothing. Darüber sprichst, Gott wird nichts tun können. Because it is no longer the old. Weil es nicht mehr das Alte. If you look at the old, they are so different. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He gave Solomon wisdom. Er gab Solomon Weisheit. We already have wisdom today. Wir haben Weisheit schon. Amen. Christ is Christus our wisdom. Ist unsere Weisheit. 1. Korinther 1 steht, dass Christus unsere Weisheit ist. You know, the wisdom he gave Solomon was die Weisheit, die er König Solomon gegeben hat, war Christus. There is the how he wants us to have. Es gibt das Wie, was er für uns haben möchte. The, the how he wants for us, was er für uns hat, ist, dass wir ihn preisen. You know, in 1 Thessalonians 5. 1. Thessalonicher 5. He said in everything give thanks unto him. Sollen wir Danke sagen? If you look at the freedom that is there, wenn du dir die Freiheit anschaust, die in diesem Satz steht, you know that is there, that in everything you can say thank you Danke to sagen Jesus. Zu können, Danke zu Jesus zu sagen. Well, no matter what, egal, how difficult, egal wie schwierig es ist, no matter the arrow, egal wie groß that diese you are able to say thank you, dass du dennoch Danke sagen kannst. Let us go there. 1 Thessalonians 5. Quickly go there. 1. Thessalonicher 5. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Thessalonians 5. From verse 16. He said, rejoice evermore. Always rejoice. Freut euch alle Zeit. I don't know if you are rejoicing today. Ich weiß nicht, ob ihr euch heute freut. If you are not rejoicing, wenn ihr euch you are nicht not freut, dann seid ihr nicht im Glauben. Is somebody getting it? If you are sad, wenn ihr traurig you are not in faith. Sind, wenn nicht im Glauben. And things will never work und Dinge for werden you. Nicht funktionieren können. Are you getting it? He said, rejoice. Freut euch allzeit. The Lord always walk in our joy. Der Herr arbeitet durch unsere Freude. Until you are able to rejoice. In der Lage sind, you cannot freuen, see the victory. Können wir den Sieg nicht sehen. He wants you to rejoice. Er will, dass wir uns freuen. Amen. Amen. No matter what, egal, rejoice. Was ist, freut euch. Amen. Amen. Everybody, again, you know, I always say this. Everybody can rejoice when jeder there's no problem. Jeder kann sich freuen, wenn es keine Probleme gibt. How many can rejoice? Wie viele Leute können sich freuen? When there is, you know, everywhere is just full of problems. Wenn alles zusammenbricht. How to solve it, you don't even know. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst zu lösen. Amen. Amen. Rejoice evermore. Freut euch allzeit. Until you take your eyes away from those things, wenn you ihr eure can Augen wegnehmt von diesen Sachen, könnt ihr euch freuen. Until you are able to fast wenn ihr in der Lage fear, seid, doubt and unbelief, Zweifel, Unglauben und Ängste you can zu fassen, rejoice. Könnt ihr euch freuen. Amen. Amen. Until you are able to fast your five senses, eure fünf you Sinne rejoice. Zu fassen, erst dann können wir uns what freuen, you see, was wir you sehen, feel. Was wir fühlen. Then in verse 17 says, pray 17. Without ceasing. Betet ohne Unterlass. Pray 24/7. Betet 24/7. Amen. Amen. Pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. Our relationship with Christ is our prayer. Unsere Beziehung mit Jesus Christus ist unser Gebet. Amen. Amen. Our fellowship with unsere Gemeinschaft him is mit ihm ist unser Gebet. And in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. His number one will for you. Sein erster Wille für dich, says, für dein Leben, give thanks. Sei dankbar in allem. You know, some of us cannot even do the number one. Einige von uns können nicht mal das erste machen. For the number two. Wir wollen das zweite. Amen. Amen. We cannot even obey the number one. Wir können das erste nicht mal befolgen, so ihm in allem zu bedanken. I say thank you, Father. Amen. Amen. In everything, give thanks unto him. That's what he said here. Was sagt er hier? Then in, let's read it up to 22. 22. He said, quench not the spirit. Despise not the prophecy. Prove all things. Hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. What God called evil. Das, was Gott bösartig what nennt. Jesus called evil. Was Jesus bösartig Amen. Nennt. Amen. It is difficult. Es ist schwierig. That's what Jesus called evil. Das sagt Jesus ist bösartig. You know, it is impossible. Zu sagen, dass es unmöglich ist. You know, I cannot have it. It's impossible. Ich kann es nicht haben. I don't have ich money. Ich habe kein Geld. It is evil before the Lord. Es ist bösartig vor dem Herrn. You know, what you praise the Lord. Hallelujah. It might be true that you don't have vielleicht any stimmt money. Es, dass du kein Geld mehr hast. Amen. If you remember number 13. 4. Mose 13. Amen. Amen. Number 13. 4. Mose 13. Evil report. Dieser Bericht. True, obwohl es gestimmt that hat. Evil report. Haben sie was verruft. Amen. Amen. What he called evil. Was er bösartig nennt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please quickly go back to 2 Chronicles. 2. Chronik. are we to even go there? Go there. Second Chronicle 1. Zweite Chronik. Not 20 this time, but 1. 1, just 1. Second Chronicle 1. From verse 10. Verse 10. Here Solomon is asking for something. He said, from verse 10, give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. For who can judge this, your people, that is so great? Amen? Amen. And God said to Solomon, because this was in your heart, and thou hast not asked riches, I don't know. I want you to get something here. Amen? Amen. Amen. You know, if it is you and me today, we will ask for riches. Wir würden um Reichtum beten. We will ask for wealth. We will ask for, Wohlstand. You know, there are things we will ask es gibt for. Dinge, worüber wir, the Lord wants us to know how to pray. Aber der Herr will, dass wir wissen, wie wir beten. Amen. Amen. You learn how to pray. Wir lernen, wie wir zu beten haben. Your focus should not be unser Fokus on solving the problem. Soll nicht darauf liegen, dass wir das Problem lösen wollen. Amen. Amen. Your focus should not be on solving problems. Dein Fokus sollte nicht darauf liegen, dass du das Problem lösen willst. Let your focus be Christ. Dein Fokus sollte Christus sein. You know, and God said to Solomon, verse 11, because this was in your heart, and thou had not asked riches, wealth, or honor, nor the life of your enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge, and for yourself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give you riches. Remember, seek ye first the kingdom of God. Erinnert euch, sucht erst nach dem Königreich Gottes. You know, Solomon seek the kingdom. Salomo hat nach dem Königreich gesucht. All others, alles are andere to it. Wird ihr zugefügt. That's verse 12. Vers 12. Yeah. Amen. He did not only give Solomon wisdom and knowledge. Er hat Salomo nicht nur Weisheit und Erkenntnis he gegeben. He said also riches. Sondern auch Reichtümer. And wealth and honor. Und Ehre. Such as none of the kings have had that have been before thee. Neither shall there any after thee have the lack. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also please remember the old prayer and the new prayer. Erinnert euch an das neue Gebet und das alte Gebet. Again, God, you know, Solomon did not ask for money. Salomo hat nicht nach Geld gebeten. In our prayer, you know, if we are praying, our focus should not be the flesh. Wenn wir beten, sollte der Fokus nicht unser Fleisch sein. Yeah, it was not about Solomon. Hier ging es nicht um Salomo. Like the Second Chronicle 20 that we read today. Amen. Wie 2. Chronik 20, wo wir gerade eben gelesen haben. Amen. You know, we will go there again. Solomon did not ask for money. Solomon hat nicht um Geld gebeten. And God did not give him he did not give him currency. Amen. Oh. Gott hat ihm eine Scheine gegeben. Amen. Solomon asked for wisdom. Salomo hat um Weisheit and God gebeten. Gave him wisdom. Und Gott gab ihm Weisheit. He gave him Christ. Er gab ihm Christus. Again, Christ is our wisdom. Und Christus ist unsere Weisheit. Praise the Lord. Halleluja. In Second Chronicle, there's something I want to connect here, please. Etwas, was wir verbinden will. Zweite Chronik. Amen. Amen. Let us go to chapter 20. 20. 2. Chronik 20. From verse 14. 20, Vers 14. Then upon Jahaziah, the son of Zachariah, the son of Benai, the son of Jele, the son of Mataniah, a Levite of the sons of Asa, came the Spirit of the Lord, in the midst of the congregation. And he said, "Hearken, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus said the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude. Don't allow what you are, whatever is fighting you, to threaten you. Lass nicht zu, dass das, was dich bekämpft, bedroht. The problem you are facing to threaten you. Du vor Augen hast, no matter how big it is. Egal wie groß es ist. Somebody getting it. Mm. The same thing the Lord is saying to Jehoshaphat here. For the battle is not yours, but God's. Die Schlacht gehört nicht dir, sondern dem Herrn. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, gehört die Schlacht nicht dir. Amen. Amen. Whatever comes to you, was immer zu uns does kommt, not belong to you gehört any longer. Nicht mehr uns. Things did not come to you to solve. Dinge kommen nicht, damit du sie löst. They are there for Christ to solve. Damit Christus sie löst. And you know how he's going to solve it is not your business. Und wie er sie löst, ist nicht deine Sache. Your how is just to praise him. Ist ihn zu preisen. Your how that you are to is just to say thank you to him. Danke zu sagen zu ihm. For a job well done. He finished the job before the problem comes. Weil er das Werk schon vollbracht hat, bevor das Problem gekommen Amen. Ist. Amen. Then he said, tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by this cliff of Ziz. And you shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. You shall not need to fight in this battle. Set yourself stand ye still. And see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Praise the Lord. Hallelujah. And Jehoshaphat bowed his head before his face to the ground. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levite of the children of Kohathites and of the children of Kohathites stood up and praised the Lord, God of Israel, with a loud voice on high. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall you establish. Believe his prophet, so shall you prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord. The singers, he appointed singers not to ask for something, but to praise the Lord. Er hat Sänger eingestellt, die Gott preisen sollen, nicht die Gott bitten sollen. You know, the singers, they were not die Sänger waren da, nicht damit sie that beten, these people cannot kill them, dass diese Leute sie nicht töten or werden, they win, oder dass sie gewinnen, but just to praise the Lord. Einfach um den Herrn zu preisen. I don't know if you are getting praise the Lord. Halleluja. Don't let your prayer dein Gebet be safe. Soll nicht selbst sein. Let your prayer dein Gebet be Christ. Soll Danksagung sein. Amen. There is a difference between, es gibt einen Unterschied. You know, when religious people are praying, Leute beten, God's children are praying. Kinder Gottes beten. Are you getting it? Mm. You know, here, even in Old Testament, im Alten these Testament, people, no, it was not fighting, praying that those people be killed. Er hat nicht dafür gebetet, dass diese Leute sterben. The songs were not kill my enemy. Die Lieder waren nicht töte meine the Feinde. Song was just Lieder praising the Lord. Waren preis den Herrn. Denn er ist gut. That is also how our prayer should go. Wir sollten auch unsere Gebete sein. Praising him. Ihn preisen. Learn to praise him. Lernt ihn zu preisen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said, you know, Jesus said something. He said, before you ask, your father already knows your need. Jesus hat gesagt, bevor ihr bittet, kennt euer Vater schon eure Wünsche. He knows your need. Er kennt eure Wünsche schon. And when, verse 21, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness. You see it there. Mm-hmm. He did not say the singer that we sing to destroy enemies. Nicht die Sänger, but die praise the Lord. Die singen, um den, um die Lieder haben, die den fein verfluchen, sondern Lieder, die den Herrn preisen. You know, so many times our focus is so much on to solve the problem. Unser Fokus ist so oft darauf, hier, das Problem zu lösen. Not after to solve the problem. Hier ging es nicht darum, das Problem zu lösen. They were after to praise the Lord. Sondern den Herrn zu preisen. If you look at Art of Apostle, unsere Apostelgeschichte anschauen. You know, Paul and Silas. Paulus und Silas. Their prayer was not. Ihr Gebet. To bring earthquake. War nicht damit. That the gate should be open. Dass sich die Gefängnistüren öffnen, damit sie endlich frei sind. Amen. They were just praising him. Sie haben den Herrn gepriesen. Be used to praising him. Gewöhnlich daran, den Herrn zu preisen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Allow it to become your lifestyle. Lass zu, dass dein Lebensstil wird. You know, to praise the Lord. Den Herrn zu preisen. Amen. Amen. You know, the music you listen to. Die Musik, die du dir anhörst. If you are listening to music, you are praying. Wenn du Musik anhörst, dann betest du. If you are singing, you are praying. Wenn du singst, dann betest and du. If you are listening to music, wenn du die Musik anhörst, betest du. Amen. Amen. Sometimes you are the one praying. Manchmal bist du die Person, die betet. And sometimes people are praying for you. Manchmal beten Leute für dich. The music you listen to pray for you. Die du hörst, betet für dich. I don't know if you are getting it. If you are singing their music, wenn du ihre, the music of the dead people. Wenn du die Lieder der toten Menschen singst. Amen. He's cursing you. He will curse you. You know, das their curses come from there. Verflucht dich, weil you know, Flüche kommen daraus. You know, they are going to what? They are saying something unto you. They are planting seed into you. Die pflanzen Samen in dich hinein. Amen. The music you listen to. Die Musik, die du anhörst, das ist wichtig. Lernt, euch die Musik von Christus allein anzuhören. Amen. Jede Zunge, die sich gegen dich richtet, musst du verfluchen. Isaiah. Amen. Isaiah 55, verse 17. Be there, please. Isaiah 55, 17. Amen. Amen. What you say is prayer. And what people are saying to you, their prayer. What you listen to. Isaiah 55, verse 17. 54, verse 17, sorry. 54, 17. What you say was du sagst, is prayer. Ist ein Gebet. And what you listen was du dir anhörst, is also prayer. Ist auch ein Gebet. Amen. Amen. In both sides, you are going beiden to Seiten get results. Wirst du Ergebnisse bekommen. What you keep on listening to is going to give you results. Das, was du dir anhörst, wird dir Ergebnisse geben. Es sei denn, du treibst es ab. I don't know if you get it. Mm-hmm. Look at verse 17. It says, no weapon that is formed against thee shall prosper. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. Every tongue, jede Zunge, through music, tongues will rise against wenn you. Zungen sich gegen dich erheben, what you listen, was du dir anhörst, will still kill and destroy was you. Wir töten, stehlen und zerstören. Amen. The music you listen die Musik, to, die du dir anhörst, you know, if you listen to the music of death, it will wenn du dir die Musik des Todes anhörst, wirst diese Musik dich töten. That music, you know, it's not just music. Es geht nicht nur um Musik. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Every tongue that rises against Zunge, you, condemn it. Gegen dich erhebt, musst du schuldig sprechen. Amen. Amen. Musst du verweigern. The old fasting. Das alte Fasten. Until you have a problem, you never fast. War so, dass erst wenn man Probleme hat, hat man gefastet. Amen. Amen. The new fasting, das neue Fasten, it prevent problems. Verhindert Probleme. Amen. Amen. Because it's a relationship. Weil es eine Beziehung ist. The old cannot change the inside. Das Alte kann das Innere nicht verändern. It is the only the new that can change the inside. Kann das Innere verändern. Amen. Amen. The old fasting cannot change the inside. Kann das Innere nicht ändern. Amen. It can help you in your body, but it cannot change the inside. Kann in deinem Körper helfen, in Romans 12, verse 1 and 2. Quickly go there, please, because of time. Romans 12. Römer 12. Praise the Lord. Amen. 1 und 2. One and two. He said that he sent you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is good, what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. That is the new. Das ist neue. Renewing of the mind. Unsere Gedanken erneuern. The new changes your mind. Das Neue erneuert unsere Gedanken. Es hilft unser Inneres. Amen. Amen. Your problem is not outside. Das Problem ist nicht außen. The actual problem das wahre Problem is inside. Ist innen. The old fasting cannot change the inside. Das alte Fasten kann das Innere nicht ändern. Cannot solve the problem kann das Problem of the inside, des Inneren nicht ändern. Praise the Lord. Halleluja. You know how to solve problems. Wie wir Probleme lösen. It's not by fighting those problems. Nicht indem wir diese Probleme bekämpfen. It's by knowing who you are. Sondern wissen, wer wir sind. Amen. Amen. It's by singing praises and thanking him. Und ihm danken. You know how to solve problems in Christ. Wie lösen wir Probleme in der Welt? It's not by fighting to solve that problem. Nicht indem wir darum kämpfen, und uns daran erinnern. Christ in you. An Christus in uns. What he has given you. Was er uns gegeben hat. Amen. Amen. Again, the old fasting cannot change the inside. Das alte Fasten kann das Innere nicht ändern. Your problem is not the outside. Dein Problem ist nicht das Äußere. Your problem is the inside. Das Problem ist das Innere. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let me quickly go here. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. No one can fulfill the law. Niemand kann das alte Gesetz erfüllen. The old law cannot be fulfilled by any man. Das alte Gesetz kann durch keinen Menschen erfüllt werden. Amen. Amen. The old law is God's law. Ist Gottes Gesetz. The new law das neue Gesetz is Christ's law. Das Gesetz von Christus. And no one can Niemand fulfill it. Kann es erfüllen. You know, the old law. Das alte Gesetz. Law is also called commandment. Gesetz bedeutet auch Gebot. And God knows that no one can solve it. Dass niemand es lösen kann. In Matthew 5:17, quickly go there. There's something I want you to. Matthäus 5:17. To get before we close. Matthew 5:17. Matthäus 5:17. No one can fulfill the old law. Niemand kann das alte Gesetz erfüllen. Except through Christ. Nur durch Christus. Matthew 5, verse 17. Matthäus 5, Vers 17. Can you help us to reach it? Verse 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Amen. Jesus came to fulfill the old law. Jesus kam, um das alte zu erfüllen. Amen. Amen. Because no one can fulfill it. Denn niemand kann es erfüllen. But in Galatians 6, Galater 6. Galatians 6. The old law is the father's law. Das alte Gesetz ist das Gesetz des Vaters. Mosaic law. Das mosaische Gesetz. The old law is das alte Gesetz, the father's law. Das Gesetz des Vaters. Then look at the new law. Schau dir das neue Gesetz an. Galatians 6. Galater 6. Vers 2. Vers 2. He said, bear you one another's body, and so fulfill the law of Christ. You see there? The law of Christ is different from the law of the Father. Ist anders als das Gesetz des Vaters. Are you getting it? God's law, you know, the Father's law and Christ's law, they are two different laws. Das Gesetz des Vaters und das Gesetz des Sohnes sind nicht gleich. Yeah, Jesus said we are to fulfill his own law. Jesus sagt, wir sollen sein Gesetz erfüllen. But we are not to fulfill the Father's law. Aber welches Gesetz des Vaters? Because he fulfilled the Father's law. Denn hat das Gesetz des Vaters erfüllt. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In John 14, verse 1, look at what Jesus said. Johannes 14, 1. He said, believe in God, believe also in me. That steht, is what he said. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Believe in God. Glaubt an Gott. Believe also in me. Und glaubt an mich. Amen. Amen. Let your heart not be troubled. Mein you Herz believe in God, nicht. Believe also in me. You see two people there. Zwei Leute. Amen. Amen. The Father's law is still there. Das Gesetz des Vaters ist immer noch that da. Shall not, that shall not kill, that shall not... That, you know all these that shall. They are still there. Anderen. Amen. And you are to fulfill it without Christ. Und die musst du erfüllen, wenn du Jesus Amen. Hast. Amen. If you reject Christ, you are to fulfill it. Wenn du Christus verweigerst, dann musst du das erfüllen. But if you accept Christ, wenn du Christus akzeptierst, it doesn't belong to you any longer. Gehört es dir nicht mehr. Because Amen. You accepting Christ, you fulfill it. Aber wenn du es wenn du Jesus akzeptiert hast, hast du das Gesetz erfüllt. Praise the Lord. Halleluja. The Father's law is still alive. Das Gesetz des Vaters ist immer and noch it must be fulfilled. Und es muss erfüllt werden. Jesus came to fulfill it. Jesus kam, um es zu erfüllen. Because no one can fulfill it. Denn niemand kann es erfüllen. If you reject Christ, wenn du Jesus verweigerst, you are under the Father's law. Bist du unter dem Gesetz des Vaters. But Jesus said, aber Jesus sagt, you have to fulfill my own law. Du musst mein Gesetz erfüllen. And look at his law, 1 John. Erste look Johannes. At his law again in 1 John. Amen. 1. Johannes. 1 John 3. 3. 1 John 3. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John 3 from verse 1. Johannes 3, 22. He says, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments. You know, commandment is also called law. Gebot bedeutet auch Gesetz. Amen. Amen. And do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ. And love one another as he gave us commandment. Amen. Amen. And love one another. You know, he said, if you obey my law, seine Gebote then you obey my father's law. Halten wir das Gebot seines Vaters. In verse 24, it said, and he that keepeth his commandment dwelleth in him. And he in him. And hereby we know that he abides in us by the Spirit which he has given us. Praise the Lord. Hallelujah. The Father's law is the law of sin and death. Das Gebot des Vaters ist das Gebot der Sünde und des Todes. Because no one can fulfill it. Denn niemand kann es erfüllen. It was not designed to save. Es wurde nicht geschaffen, damit es rettet. It was designed to bring es wurde geschaffen, us to Christ. Um uns zu Christus zu bringen. Amen. Amen. As I said before, please know the period we are today. Kenne die Zeit, in der wir jetzt sind. Amen. Amen. to really to understand the time, the fasting that we are to fast this time. Wenn wir das Fasten verstehen, die wir uns you have to first understand the period we are today. Müssen wir die Zeit, in der wir jetzt sind, verstehen. We are no longer under the law. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. But under grace. Aber unter der Gnade. You know, Christ's law is grace. Das Gesetz von Christus ist Gnade. Because his laws is not done by you. It's not weil seine obeyed Gesetze by you. Without dich. Him, you cannot obey his ohne laws. Ihn kannst du seine Gebote nicht erfüllen. Amen. Amen. You know, if people are doing something, wenn Leute etwas tun, if I'm doing things for you, ich etwas für dich mache, without Christ, I'm the one doing it. Bin ich die Person, die das but tut. If I have Christ, wenn ich Christus and habe, I depend on Christ, I'm not the one verlasse, doing whatever I'm doing. It's Christ that is in Person, me that is doing it. Sondern Christus, der in mir ist, der tut das. Praise the Lord. Hallelujah. We are no longer under law. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, but under grace. Aber unter der Gnade. Christ's grace, Christ's Gnade law is grace. Das Gesetz von Christus ist die Gnade. His laws is grace for us. Seine Gesetze sind unsere Gnade. Amen. Obey him. Ihm zu gehorchen. Takes him braucht to obey. Ihn. You cannot obey him du kannst without ihm nicht him. Gehorchen ohne ihn. Amen. Amen. He is the one obeying him. Himself through you. Er ist derjenige, that's why it's called grace. Der sich selbst gehorcht durch dich hindurch. Deswegen ist es Gnade. If you are the one that is walking, wenn du die Person bist, die arbeitet, it's not grace. Ist es nicht Gnade. But if it is Christ that is Christus walking, ist, der that durch walking dich arbeitet, through you der durch grace. Dich arbeitet, ist es Gnade. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. We are no longer under Moses' law. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz von Mose. But under grace. Und unter der Gnade. It is over with the period of the Father. Vorbei mit der Zeit des Vaters. Hebrews 8:7. He said it is over with the period of the Father. Mit der Zeit des Vaters. And Hebrews 10:9. It is over with the fasting of the past. Ist vorbei mit dem vergangenen. The new law is Christ. Das neue Gesetz ist Christus. It's Christ's law. Das Gesetz von Christus. And it is grace. Und es ist Gnade. Praise the Lord. Halleluja. The new law is Christ's law and it is grace in our life. In unserem Leben. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why Jesus said he must go. Deswegen sagt Jesus, er muss gehen. Amen. Amen. I'm going. Ich gehe. But I'm still going to be with you. Ich werde immer noch bei euch sein. Amen. Amen. Whatever you are doing, was immer du tust, if you are depending on the Lord, wenn du dich auf den Herrn verlässt, believe that the Lord is the one doing it. Dass der Herr derjenige ist, der es durch dich tut. Are you getting it? Amen. Amen. When Jesus was going, als Jesus gegangen ist, he gave us, he promised us of this Holy Spirit. Hat er uns den Heiligen Geist versprochen. He said he will not leave us without the Comforter. Er wird uns nicht ohne den Tröster zurücklassen. He will not leave us. He will not just leave us just like that. Er wird uns nicht einfach he so will send the Helper. Er wird uns den Helfer zu the Holy Spirit to come Geist, to us. Der kommt. And now come and help us. Um uns zu helfen. To live the life he wants us to führen, live. Was er für uns hat. Amen. Amen. He said this period of the Spirit is better for us. Die Zeit des Geistes ist besser für uns. The period of revelation is greater. Die Offenbarung ist besser für uns. Is greater than that of the old. Ist besser als das Alte. This time we are now in the period of revelation. Die Zeit der Offenbarung. It is this period of the Holy Spirit. Zeit des Heiligen Geistes. And it is called this period of revelation. Die Zeit der Offenbarung. The period of the Father and the Son was all about the flesh. In der Zeit des Vaters und der Zeit des Sohnes ging es um das Fleisch. Especially that of the Father. Besonders in der Zeit des Vaters. Praise the Lord. Halleluja. Then it was all about what you do. Da ging es immer um das, was du tust. But this time it's about what Jesus did for you. Geht es um das, was Jesus für dich getan hat. Amen. Amen. Then it was about to please yourself. Ging es darum, dir selbst zu gefallen. Now it is I please the Father. Jetzt geht es darum, den Herrn zu gefallen. I please God. Gott zu gefallen. Why do you please aber God? Aber wieso gefallen wir because Gott? Because the Christ in you please God. Weil Christus in uns Gott gefällt. Are you getting it? Amen. The old was about, you know, you pleasing God. Du hast versucht, Gott zu gefallen. But now it is about I please him. Aber jetzt gefallen wir ihm schon. I please the Lord. Ich gefalle dem Why? Herrn. Why? Because I depend on the Lord. Weil ich mich auf ihn verlasse. Amen. Amen. Because of the change in the spirit. Wegen der Veränderung im Geist. The old has been the shadow. Das Alte war der Schatten von den Dingen, die kommen werden. The old has been the flesh. Das war das Fleisch. The old fasting going without food has been the flesh. Das alte Fasten auf Essen zu verzichten, das war fleischlich. And the Bible said the flesh profited nothing. Aber die Bibel sagt, dass das Fleisch nichts nützt. The new is das Neue ist vom Geist. Amen. Amen. And which is fasting your fear, das heißt, doubt and unbelief. Unsere Zweifel, unseren Unglauben, unsere Ängste zu fasten, darauf zu verzichten. Praise the Lord. Halleluja. It means no more doubt, no more fear, keine no Angst, more unbelief in your mind. Kein Unglauben in unseren Gedanken. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Please understand all this. Go to the message again and listen to it. Hört euch die Predigt nochmal und versteht das. The period we are now is so Zeiten, wir jetzt sind, ist sehr wichtig für uns. Amen. Amen. You know, the old, it was hidden from them. War das verborgen für sie. Amen. Amen. But now it is being revealed to us. Wird es uns offenbart. If you do not allow the Holy Spirit to reveal things to you, zulässt, dass der Heilige Geist die Dinge offenbart, to help you to believe Christ, an Christus zu glauben. Amen. Amen. You know, you are going to doubt God. Wirst du Gott anzweifeln? Amen. Mhm. What comes to us? Was zu uns kommt, is not there to bring us down. Ist nicht da, um uns runterzuziehen. What comes to was you uns kommt, to push you for that sollte Christ. Uns noch näher an Christus bringen. Amen. I should not make you doubt him. Du sollst nicht dafür sorgen, dass wir ihn anzweifeln. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We will close with John 4. Let us go to John 4. Johannes 4. So that you see the difference between the period. Amen. Amen. The period. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus talks about the period. Something about period. Jesus here. Spricht hier über Zeit. Amen. Amen. John 4. Johannes 4. Verse 20. Vers 20. He said, our father worship in this mountain. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. The old was about the flesh. Das alte war fleischlich. Amen. Amen. The old was about alte, where you worship. Da, wo wir anbeten, Amen. Wo man the anbetet. Old, the old was about Jerusalem. Da ging's um Jerusalem. The old was about the mountain. Über Berge. The old was about what you wear. Was wir anziehen. Amen. Amen. You are wearing trousers. You are making hair. Amen. Eine Hose anhaben oder you know, you are, you, are, you know, you are a woman. You are a man. Eine Frau bist du, ein Mann bist. Amen. Amen. That was all about the old. Darum it was all about outside. Das Äußere. Amen. Amen. A lot are still there today. Ja, viele Leute leben danach noch. Amen. Verse 20. Our 20. Father worshipped in this mountain. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. No, they are talking about places now. Es geht um Orte hier. Amen. Amen. Where to worship. Wo man anbeten soll. Verse 20. Vers 20. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. It's no longer about the outside. Es geht nicht mehr um das Äußere. It's no longer about Jerusalem. Es geht nicht mehr um Jerusalem. It's no longer about mountain. Berge. You don't need to go to any mountain before musst you can auf have einen Berg gehen, with your bevor du eine Beziehung mit deinem Vater you haben kannst. You don't need to go to any Jerusalem before you can have a relationship with your father. Du musst nicht Jerusalem gehen, bevor du eine Beziehung he haben kannst mit deinem Vater. You er lebt in dir 24/7. Amen. 24/7 you are in the presence of bist the Lord. Bist du in der Gegenwart des Herrn? You know what we have here after church. Was wir hier haben, after church, ist sehr Amen. Wichtig. After church, your being the church should be how you live outside. wie wir in der Kirche leben, sollten wir auch draußen leben. Because it is now 24/7. Weil es 24/7 ist. It is no longer Christ no longer come and go in your life. Christus kommt und geht nicht mehr. Und er lebt in dir. Er wohnt in dir. The Holy Spirit now lives in your body. Lebt in deinem Körper. One third of you is now Christ himself. Ein Drittel von dir ist Christus selbst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 22. You worship, you know not. What? A lot worship what they don't know. Viele beten etwas an, was sie nicht kennen. You know they worship angels. Sie beten Engel an. Amen. They worship different things. Sie beten verschiedene Dinge an. Amen. And they know that until they kneel down, they never believe they are praying. Erst wenn sie sich hinknien, denken sie, dass sie beten. Until they close their eyes, they never believe they are praying. Wenn sie ihre Augen schließen, glauben sie, dass sie beten. The Bible says pray without ceasing. Die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Amen. It says pray without ceasing. Betet ohne Unterlass. How can you pray without ceasing when you keep on closing your eyes? Wie können wir ohne Unterlass beten, wenn wir unsere Augen dabei zumachen sollen? Amen. He said, "We know what we worship." Wir wissen, wen wir anbeten. For salvation is of the Jews. But the hour cometh, verse 23. And now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. Mm. It is now in the spirit and Geist in truth. In der Wahrheit. And that is why we need the Holy Deswegen Spirit. Deswegen brauchen wir so den Heiligen Geist so sehr. To help us to know what is inside. Zu wissen, was innen drin ist. Amen. Amen. It is not about what is outside. Es geht nicht um das Äußere. Amen. Amen. A lot know Jesus. Viele kennen Jesus. But they never know Christ. Sie kennen Christus nicht. They know the child, but they don't know the Son. Das Kind, aber sie kennen nicht den Sohn. Amen. Amen. For people, it's all about Jesus. Es geht nur um Jesus. But they never, they don't know Christ. Aber sie kennen Christus nicht. Christ is the inside. Christus ist das Innere. You know, the child is the outside. Das Kind ist das Äußere. Amen. The Son is aber the inside. Sohn ist das Innere. This, you know, the, for them, it's like when you are passing through the. If you know this house, wenn du dieses Haus kennst, you are inside this house, you don't even know this house. Ist das zwar schön und gut, aber wenn du noch nie in diesem Haus drin warst, kennst du es gar nicht. Wenn du dieses Haus doch von außen kennst, you know this house. Kennst du es vielleicht But nur von do außen. You really know this house? Aber kennst du es wirklich? Amen. Amen. Until you are inside, you don't even know this house. Kennst du das Haus? So also, it is not knowing Jesus. It's knowing Christ. Es geht nicht darum, Jesus zu kennen, sondern Christus zu kennen. Amen. Amen. If you really know Christ, wenn du Christus wirklich kennst, you will be satisfied with Christ. Wirst du auch zufrieden If sein you mit Christus. Really know Christ, wenn du wirklich Christus you kennst, will not be worried. Wirst du auch keine Sorgen you will haben. Not be in fear. Wirst du nicht in Angst wandeln. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Please learn to depend on Christ. Lernt euch auf Christus zu verlassen. Learn to see him. Lernt ihn zu sehen. Learn to Lernt believe ihn that it is zu glauben und zu glauben, dass es vorbei ist mit all dem, was wir vor uns haben. Amen. Amen. Satan rejoices when you are sad. Der Teufel freut sich, wenn wir glücklich sind. Amen. Amen. I rejoice when you are happy. Aber ich freue mich, wenn ihr And the Lord also rejoices when you are happy. Und der Herr freut euch auch, wenn freut sich auch, wenn Amen. Ihr euch freut. Amen. I am never sad. Ich bin niemals traurig. I don't have time to be sad. Ich habe keine Zeit dafür, traurig zu Amen. Sein. Amen. I don't have time to, I don't ich habe keine Zeit, traurig zu sein. Ich erinnere mich nicht daran, traurig I don't zu sein. Remember to be sad. Ich erinnere mich nicht daran, all traurig zu sein. Time I rejoice always. Ich freue mich ständig. Amen. Amen. You learn it. You learn. If you are really in the presence of the Lord, you will rejoice wenn always. Ständig in der Gegenwart des Herrn bist, dann wirst du dich auch ständig freuen. Amen. Amen. If you are in the natural world, you will Wenn never du rejoice. In der natürlichen Welt bist, wirst du dich nicht freuen können. Learn to live in Christ's world. Lernt in der Welt von Christus Learn zu leben. To live in Lernt heaven. Im Himmel zu leben. Christ's world is heavenly world. Die Welt von Christus ist eine himmlische Welt. Where you and I will belong. Wo wir hingehören. He said, things are reserved for us there. Dinge sind dort für uns reserviert. He prepared aufgewahrt. Things for us er hat Dinge there. Dort vorbereitet für Praise uns. The Lord. Halleluja. Because of that, this very place, you will help us to read this place we are going. Go to Revelation. Revelation. Offenbarung. Praise the Lord. Halleluja. Go to Revelation. Let me see. Revelation 12. Offenbarung 12. From verse 7. 7. To help us to read 7 and 8. 7 und 8. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und die Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Praise the Lord. Hallelujah. And there was war in heaven, and Michael and his angel fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. Amen. Mm-hmm. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon, verse 9, was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Amen? Amen. And I heard a loud voice saying in heaven, now is conservation and strength, and the kingdom of our Father, and the power of his Christ. For the accuser of the brethren is cast down, and we shall accuse them before our God day and night. Amen? Amen. Verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the dead. Therefore, rejoice heavens. It's only in heaven you can rejoice. Im Himmel kann man uns freuen. Amen? Amen. Rejoice heaven. If things come to bother you, wenn Dinge kommen, uns Sorgen zu machen, erinnert euch daran, an euren Vater. Remind yourself of who you are. Wer ihr seid und wohin ihr gehört. Amen. Amen. Remind yourself of heaven. Erinnert euch an den Himmel. Heaven is always with you. Der Himmel ist immer bei dir. Because you are already there. Denn wir sind schon drin. Because you always you belong to heaven already. Da gehören wir hin. He said, therefore, rejoice, you heavens, and you that dwell in them. You heaven and you that dwell in them. We are born to live in heaven. Wir sind geboren, im Himmel zu leben. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, lernt im Himmel zu leben. How do you live in heaven? Wie leben wir im Himmel? Yourself of Christ. Nehmen wir uns an Christus That's erinnern. How you live in heaven. So leben wir im Himmel. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. And you that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth. If you are here on earth, wenn du hier auf Erden bist, you will be frustrated. Wirst du frustriert sein. Is somebody getting it? Mm. There will be depression. Wird Depression geben. Why are people killing themselves? Deshalb bringen sich Leute um. Amen. Amen. You know, because of frustration, ja, because wie of Frustration, depression. Wie Depression. Amen. You know, here in heaven there is no frustration, there is gibt no depression. Gibt es das nicht? If we know heaven, we in Christ, there is no frustration, there is no depression. Gibt es das nicht? Amen. Amen. If you believe whatever they are doing to you is all is fall on Christ. Wenn du glaubst, dass das, was man dir antut, an Christus geht, dann wird es dir keine Sorgen machen. If people are going to laugh, they laugh Leute lachen, at Christ. Lachen sie Christus aus. Will you be bothered that they are even laughing? Wird dich das dann stören? Will it worry you? Wird dir das Sorgen bereiten? Will you have problems with Probleme their damit haben, mit ihrem Lachen? Are you getting it? That is how to live in so leben wir in seiner Welt, in heavenly world, in seiner himmlischen that Welt, you have given us. Die er uns gegeben hat. You know, whatever debt you are facing, egal welche Schuld allow du him hast, to solve it. Lass du, dass er allow es him to pay it. Dass er dafür zahlt. If he can give life, wenn he er can Leben schenkt, kann er auch jede Art von Schulden bezahlen. Amen. Amen. There was a time I was so worried about money. Ich hatte eine Zeit lang richtig viele Sorgen wegen Geld about immer debt. Und wegen Schulden. Amen. And he asked me, said, what we have paid in the past. Er hat mich gefragt, das, was wir in der Vergangenheit gezahlt haben. Do I believe that I'm the one that paid it? Glaube ich daran, dass ich die Person bin, die es gezahlt hat? Oder dass du es wirst? Allow him er hat to es do gezahlt. It. If he can give life, he can pay debt. He can pay wenn er Leben money. Schenkt, kann er auch jedes Geld Amen. Bezahlen. Amen. Which is greater? Was größer? Money or life? Leben oder Geld? Amen. Amen. Which is greater? Was größer? You know, whatever that is worrying you immer or dir your bereitet. Amen. Amen. He said in verse 12, therefore rejoice, you heaven. Always rejoice. Freut euch. You are heaven. Ihr seid der Himmel. Amen. Amen. You are where your father is from. He said, I am from above. Ihr seid you von are oben. From the und die anderen sind von unten. Amen. Amen. You are from above. You are from above also. Ihr seid auch von oben. In John 17 said you are in the world but not of this world. Johannes 17 steht, dass wir auf dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind. Wir gehören zum Himmel. And you that dwell in them, you dwell in heaven. Ihr wohnt im Himmel. Lernt im Himmel zu wohnen. Woe to the inhabitants of the earth. Woe to those here. Wir denen, die auf der Erde wohnen, die hier wohnen. Es ist eine Frage der Zeit, und du wirst dich umbringen. Learn to live in Christ's world. Lernt in der Welt von Christus zu leben. How? Remind yourself. Erinnert euch daran, of who Jesus wer Jesus is ist in eurem Leben. Remind yourself erinnert how much euch daran, she love you. Wie sehr er euch liebt. Are you getting it? Remember how erinnert much daran, she love you. Wie sehr er euch liebt. Amen. You know, you may not have anything. Wenn du nichts hast, but you have him. Du hast Jesus. That said everything has been given alles unto wurde me. Mir übergeben. Amen. Amen. Joseph was not having something. Joseph hatte nichts. But the next day, aber after Tag, years, the next day, there was a day he became prime minister. Es gab einen Tag, als sich alles verändert hat. Allow him to be the one that promotes you. Lässt du, dass Jesus derjenige ist, der dich Amen. Befördert. If Satan promotes wenn der Teufel dich befördert, he will leave you at the middle of it and drop you down. Wird er dich wieder fallen lassen und du wirst in 1000 Stücke zerrissen. Amen. Amen. You know, a lot want to be promoted by Satan. Leute, viele wollen durch den Teufel befördert werden. Aber lass zu, dass Christus derjenige ist, der dich befördert. It might take time. Vielleicht braucht es mehr Zeit. It might take some, it might take most, might take years. Jahre. Don't allow it to bother you. Aber das soll dir egal sein. Let those that are running be running. Die Leute, die rennen, sollen weiter. Let those that are in haste be in haste. Die in Eile sind, sollen weiter in no, Eile don't, sein. Don't compare yourself to them. Vergleiche dich nicht mit don't ihnen. See them, I want to have what they have. Beneide nicht das, was sie haben. If you want to have what they have, you know how to go there and get it. Wenn du weißt, wie du das bekommen könntest, was sie haben. But that is not your dream. Aber das ist nicht dein Traum. Christ is your dream. Dein Traum ist Christus. That is not your vision. Das ist nicht deine Vision. Jesus Christ is your vision. Christus ist deine Vision. Amen. Amen. No, what they have is not your desire. Was sie haben, ist nicht deine Wünsche. Christ is your desire. Christus ist dein Wunsch. And you have him already. Ihn hast du schon. Amen. Amen. Continue to believe him, please. Glaub weiterhin an ihn. He said, therefore, you heaven, and you that dwell in them, go to the inhabitants of the earth. And of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knows that he had but a short time. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Hell was not created for man. Die Hölle ist nicht für Menschen erschaffen worden. It was created for Satan, sondern für den Teufel and his angels. Und seine Engel. Amen. Amen. But he doesn't want to go there. Aber er will nicht alleine dahin gehen. He want to go with a lot of people. Er nutzt die Zeit, um so viele Leute wie möglich mitzunehmen. And a lot are following him. Und viele folgen ihm. Follow Christ. Folge Christus. There is nothing here on earth. Es ist nichts hier auf Erden. Amen. Amen. Nothing here nichts on hier earth. Auf Erden. Let Jesus Christ be the one you have relationship with. Lass es zu, dass Jesus Christus derjenige ist, mit dem du Beziehung hast. Und sei zufrieden mit ihm. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Please, if you have questions or testimony, we'll quickly...